Mittelwegradio am Wochenende. Hallo, schönen Samstag, Kevin Zimmer hier. 2 Stunden Kulthits und das Beste von heute. Zusammengemixt von Hellweg Radio Party DJ Olli Macher. Damit bringen wir uns jetzt in Kirmesstimmung. Und wenn Sie ihn live erleben wollen, dann heute ins Christzelt auf der Allerheiligen Kirmes. Die große Hellweg Radio Allerheiligen Kirmes Party mit Hellweg Radio Party DJ Olli Macher. Jetzt im Radio, nachher live zum Feiern. Viel Spaß, jetzt geht's los. Jetzt 1 Stunde der beste Mix nonstop mit Party DJ Oliver Macher. Drumming my pain with his fingers, singing my love with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Das Beste von heute in The Mix mit DJ Oliver Macher. Der beste Mix nonstop. Mit Party-DJ Oliver Macher. Dein Weg durch das Leben, da kommen Kreuzungen und du stehst. Du musst abwägen und überlegen, was du willst und wofür du gehst. Die bösen Geister und all die Quäler, immer wieder kommen sie zurück. Es wird nicht leichter, nein, es wird schwerer. Du musst ihn meistern, den nächsten Schritt. Tja, da wo guter Rat teuer ist, du grad lost und gebeutelt bist, war da nicht immer diese Stimme, die dir hilft jetzt für immer. Willst du reden oder schweigen? Was wird passieren? Was kommt danach? Willst du weggehen oder bleiben? Du musst entscheiden, keiner nimmt's dir ab. Das ist eine Reise ohne Navi. Alles offen und immer wieder neu. All die Prüfungen, ich glaub, man schafft die. Bleibt man sich selbst so gut, wie es geht, treu. Tja, da wo guter Rat teuer ist, du grad lost und gebeutelt bist, war da nicht immer diese Stimme, die dir hilft und zwar immer. Hör auf die Stimme, hör, was sie sagt, sie war immer. Sie macht dich stark, sie will, dass du schaffst. Also hör, was sie dir sagt. Infos, Playlisten und Charts auf Facebook. Like DJ Oliver Macher. We'll be right back. DJ Oliver Macher in the Mix. Every breath you take. take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity. And time goes by so naturally while you receive infinity. Dreaming wild. DJ Oliver Macher in the mix. Jahre. Und das Beste von heute in The Mix mit DJ Oliver Macher. Sie ist die eine, die immer lacht. Oh, die immer lacht. Und nur sie weiß, es ist alleine ist, wenn sie Der beste Mix nonstop. Mit Party-DJ Oliver Macher. I know. Playlisten und Charts auf Facebook. Like DJ Oliver Macher. Let me see your face.